Modelltest 7. Regelbrüche als Managementstrategie. Mittelständische Marketingerfolge mit innovativen Modellen. Reinhold Messner bestieg als erster ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest im Alleingang. Er brach dabei mit einer eisernen Regel, die besagte, kein Mensch und schon gar kein Europäer könne diese Höhe und die Anstrengungen eines Aufstieges ohne zusätzlichen Sauerstoff überleben. Mit dieser Tat bewies Messner, dass Berggipfel auch ohne enormen materiellen Aufwand bestiegen werden können. Auch Unternehmen versuchen immer wieder, das Normale oder den Standard ihres Marktes über Bord zu werfen und sich gegen die Grundsätze der Branche zu entwickeln. Durch diese Logikbrüche gelangen sie zu neuen, besseren Geschäftsmodellen. Klassische Beispiele für diesen Management-Ansatz sind Designermöbel als Abholware und zum Selbstmontieren bei IKEA, preiswerte Uhren mit Designeranspruch von Swatch, Flüge ohne Service und für wenig Geld bei Ryanair, Modefirmen mit bis zu 22 Kollektionswechseln im Jahr bei H&M und Zara oder ein reduziertes Warenangebot zu Dauertiefstpreisen, etwa bei Aldi und Lidl. Alle diese Strategien haben eines gemeinsam. Geltende Überzeugungen der Branche, die bis dahin als unverzichtbar und erfolgreich galten, werden außer Kraft gesetzt. Bestehende Überzeugungsmuster werden gebrochen. Grundsätzlich gilt für jedes Unternehmen, in stagnierenden Märkten führen austauschbare Leistungen zwingend zu einer negativen Gewinnentwicklung. Das heißt, Leistungen dürfen nicht austauschbar sein. Sie müssen sich von anderen unterscheiden, damit sich das Unternehmen behaupten kann. Deshalb haben moderne Management-Theoretiker im Regelbruch eine Kernkompetenz für innovationsfähige Unternehmen erkannt. Mitschwimmen genügt nicht. Wer die Regeln bricht, gewinnt. Das sind die gängigen Formeln dieses Ansatzes. Regelbruch als strategische Methode zeigt damit vielen Unternehmen in stagnierenden und gesättigten Märkten einen strategischen Ausweg. Grundsätzlich gibt es drei Kategorien von Regelbrüchen, die zu neuen Geschäftsmodellen führen. Regelbrüche erster Ordnung bedeuten eine absolute Neuheit am Markt. Oft steht ein Patent hinter solchen großen Würfen. Sie sind jedoch selten und ohne Frage auch gewagt, denn es ist unsicher, ob sie tatsächlich erfolgreich sind. Die Adaption erfolgreicher Konzepte aus anderen Branchen in die eigene Branche ermöglicht Regelbrüche zweiter Ordnung. Zu Regelbrüchen dritter Ordnung wird ein Unternehmen durch die Branchenentwicklung gezwungen. Dabei ist es notwendig, die firmeninternen Überzeugungen und Faktoren zu hinterfragen und dem veränderten Marktstandard anzupassen. Was bedeutet dieses Managementkonzept für die Familienunternehmen, insbesondere für mittelständische Unternehmungen? Zuerst einmal stellen wir fest, dass es erstaunlich oft gerade die von den Inhabern geführten Unternehmen sind und nicht die großen Konzerne, die echte Regelbrüche zustande bringen. Viele der rund 1200 deutschen mittelständischen Weltmarktführer legten den Grundstein für ihre internationale Überlegenheit mit einem wirklichen Regelbruch. Meist sind es die erfolgreichen Gründer, die sich irgendwann einmal gegen die geltenden Überzeugungen der Branche gestellt haben. Dagegen kehrt bei Familienunternehmen mit langer Tradition zu oft strategische Starre und bedrohlicher Starrsinn ein. Diese Kombination kann existenzbedrohend oder doch zumindest wirtschaftlich gefährlich werden. Als zum Beispiel Leica in der Fotografie den Trend zur Digitalisierung übersah, befand sich das Familienunternehmen schnell in einem kritischen Zustand. Große Konzerne erholen sich von solchen Versäumnissen aufgrund ihrer Finanzkraft schnell. Den wenigsten Familienunternehmen steht aber ein ausreichender finanzieller Spielraum zur Verfügung. Für sie ist deshalb ein frühzeitiger Regelbruch geradezu ein Muss. Theoretisch kann jedes Unternehmen zum Champion seines Marktes werden. Dazu gehört jedoch der Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen. Der Königsweg zum unternehmerischen Erfolg, der allerdings selten beschritten wird, ist die Neukreation. Besonders kreativ etwa war Manfred Bogdan von der Firma Flexi. Er stellte sich einst die Frage, warum Hundeleinen standardgemäß eine fixierte Länge haben müssten. Er brach diese Regel und erfand das Rollhalsband für Hunde. Heute ist Flexi fester Bestandteil im Leben der meisten Hundehalter und das Unternehmen ist Weltmarktführer. Oft beschreiten Unternehmen den Weg der Reduktion. Damit gelang der Brauerei Oettinger ein durchschlagender Erfolg. Oettinger wurde mit seiner Discount-Strategie bei einer Produktion von 6,4 Millionen Hektolitern Bier im Jahr 2004 zur größten deutschen Brauerei. Während die Konkurrenz Wert legt auf hohe Preise, auf Sortenvielfalt und auf hohe Marketingausgaben, erzielt Oettinger mit den Prinzipien Verzicht, Effizienz und Sparsamkeit Zuwachsraten von 23% auf dem deutschen Biermarkt. Die Brauerei Oettinger verzichtet auf ein edles Image, sie wirbt wenig und wenn, dann nicht auf Hochglanz. Bei der Strategie, durch Regelbrüche Wert zu schaffen, trifft man im deutschen Mittelstand aber auch auf das Modell der Erweiterung. Durch Erweiterung kreierte etwa Fressnapf ein bahnbrechendes Geschäftsmodell. Auf dem Prinzip des Discounters gegründet, vertreibt der Spezialist für Heimtierbedarf in seinen 900 Filialen in Deutschland über 8000 Artikel. Der Fressnapf-Gründer brach mit dieser Sortimentspolitik die goldene Aldi-Regel. Sie besagt: Ein Discountladen müsse sich auf einen überschaubaren Warenkorb mit extrem hohen Umsätzen konzentrieren. Fressnapf hat mit seiner Strategie des übervollen Warenkorbs den europäischen Markt erobert und nimmt heute Platz 3 auf dem Markt des Heimtierbedarfs ein. Fortgesetzter Regelbruch ist eine Kunst. Oft sind Regelbrüche Einzelereignisse, quasi Geistesblitze, die ein Geschäftsmodell revolutionieren. Solche Geistesblitze lassen sich kaum dauerhaft verteidigen, weil sie nachgeahmt werden. Reinhold Messner ist längst nicht mehr der einzige Bezwinger des Dachs der Welt ohne Sauerstoff. Lidl folgte Aldi. Robinson Club kopierte und überholte Club Med. Burger King verfolgt McDonald's. Alle Regelbrüche in der Wirtschaft lösen Nachahmer aus und für gute Geschäftsmodelle gibt es keinen Patentschutz. Die Erfahrung zeigt, dass langfristiger Erfolg auf der Weiterentwicklung eines ungewöhnlichen, die Regeln brechenden Geschäftsmodells beruht.